Domian, das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ich begrüße euch sehr herzlich zu einer neuen Talkwoche. Und ja, ich bin gespannt, wie es diese Woche wird und wie es heute wird. Heute wie immer montags freie Themenrunde. Wer also gerne mit mir sprechen möchte, der möge diese Nummer hier wählen. 0800 220 50 50 oder mailen domian@wdr.de. Und der erste Anrufer heute Nacht ist der Frank. Frank ist 45. Guten Morgen, Frank. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Frank. Und ich rufe an, weil ich am Freitag deine Sendung gesehen habe. Und da war ja die Dame mit dem kreisrunden Haarausfall. Ja. Und ich habe zwar eine ganz andere Geschichte, aber mir ist aufgefallen, dass es ihr vielleicht so ging, wie es mir mal ging oder wie es mir heute noch ging, dass sie sich selber Vorwürfe macht. Und ich denke, ich will eigentlich jedem, dem irgendwas Schlechtes passiert ist oder so, eigentlich nur sagen, dass sie, wenn es ihnen schlecht geht, was dagegen versuchen tun zu müssen. Also Freunde so, fragen oder so was weit auch immer. Der theoretische Vorspann. Jetzt erzähl mal ein bisschen von dir. Ja, also mir ist Folgendes passiert. Ich habe 1989 aufgrund meines Dienstes als Wachmann leider einen Menschen erschossen. Oh. Und das ist, obwohl das so lange her ist, betrifft mich das heute noch, weil das ich 18 Jahre wirklich totgeschwiegen habe, mit keinem darüber geredet habe, auch keine irgendwie psychologische Hilfe hat, und 2008 hat mich das dann eingeholt. Ja, während deines Dienstes als Wachmann, was hast du bewacht? Ich habe in Berlin eine Sparkasse bewacht. Privater Wachdienst war das. Ein privater Wachdienst, ja. Das war abends, das war ja zur Wendezeit und da wurde sehr, sehr viel Geld gelagert. Und das haben wohl irgendwelche Ganoven mitbekommen oder haben es so versucht, und die sind dann wollten dann nachts da in dieses Gebäude, und schon auf dem Weg dahin, weil das mit so einem Vorhof war, haben wir die gesehen und wir hätten jetzt ja nicht sofort geschossen oder so, aber als wir die sahen, haben die sofort auf uns das Feuer eröffnet, die waren also bewaffnet. Also ihr wart mehrere? Ja, also mein Kollege und ich. Ja, die haben das Feuer eröffnet, ja, sofort. Nachdem die euch gesehen haben? Ja, sofort. Und dann habt ihr wie reagiert? Ja, also ich habe erst, ganz ehrlich gesagt, beim ersten Schuss da gestanden wie eine Salzsäule. Also der hat mich auch erst nicht getroffen und ich habe da gestanden und ich habe gedacht, das gibt es nicht. Und das waren zwei Täter, erst als ich den zweiten Schuss hörte, habe ich mich dann also wirklich auch hingeschmissen und zurückgeschossen. Ne? Und dabei ist einer der Täter schwer verletzt worden und den habe ich dann leider erschossen. Und das, ja. Das waren zwei Täter? Das waren zwei Täter, ja. Und wie viele Schüsse hast du abgegeben? Also ich insgesamt zwei Schüsse. Ich habe der erste Schuss ging ins Bein, das konnte man hinterher ja noch alles rekonstruieren. Ins Bein von ins dem Bein Menschen, von, der dann gestorben ist? Ja, genau. Ja. Und der ist aber nicht deswegen gestorben, der ging ins Bein und der ist dann hingefallen und hat aber weitergeschossen. Und als er dann lag, habe ich nochmal auf ihn geschossen und habe ihn dann so unglücklich getroffen, dass er dann gestorben ist. Der ist auch, wie das dann hinterher rauskam, auch sofort wohl tot gewesen dann. Was ist mit dem anderen Täter geworden? Der ist schwer verletzt worden. Der wurde auch ins Bein geschossen und der wurde hinterher auch verurteilt. Der ist dann ins Bein geschossen worden von deinem Kollegen? Von meinem Kollegen, ja. Ja. Und war das dann, es gab eine Gerichtsverhandlung, natürlich. Ja, ja. War es ganz klar, dass es eine Notwehrsituation war? Also als die Gerichtsverhandlung war, war es klar, dass es eine Notwehrsituation war. Schlimm für mich waren die Tage bis dahin, weil am Anfang, die ersten zwei, drei Tage, musste ja wirklich erstmal geklärt werden. Die Polizei musste sich ein Bild machen, ob es eine Notwehrsituation ist. Und da ist man in der Schwebe. Und War denn für dich klar, obwohl du mitten im Schock standest, war für dich klar, dass der Schusswechsel von Seiten der Täter begonnen hatte? Oder warst du dir ganz unsicher, wie der Ablauf war? Also während dieser Situation war das für mich klar. Aber dieser erste Schuss war für mich wie in so einem schlechten Spielfilm. Also das war so richtig, den habe ich überhaupt nicht, den habe ich zwar gehört, aber mein Kopf wollte das einfach nicht wahrhaben. Hm. Was machen die da für Unsinn? Ich meinte auch gerade in der Zeit, bis es dann auch von Seiten der Polizei klar war, warst du unsicher und warst in Selbstzweifel? Ja, das bin ich heute noch. Ja. Obwohl diese Sache eindeutig ist. Also es ist eindeutig geklärt, eine Notwehrsituation, du bist nicht verurteilt worden zu irgendetwas? Nein. Nein. Nein, aber für mich ist das heute noch so, dass ich, wenn so Krimis laufen und irgendwelche Sachen so mit Schießereien sind oder wenn auf der Straße irgendwas knallt, dass ich da doch echt nichts zu tun habe. Du hast ja im Wachdienst gearbeitet. Da muss man ja sagen, du hast eine Schusswaffe bei dir getragen. Ja, du ja. hattest auch die Berechtigung dazu. Ja, ja, man musste vorher eine Ausbildung machen. Das heißt, man muss, wenn man eine Ausbildung macht und eine Schusswaffe bei sich trägt und dann auch noch einen solchen Dienst verrichtet, muss man ja unter Umständen damit rechnen, dass mal etwas Gravierendes passiert. Hast du damit gerechnet? Ja, also man wird, ich habe also ganz ehrlich gesagt, es wird immer gesagt und man hört ja auch einiges, aber in den wenigsten Fällen kommt es ja wirklich zum Schusswechsel. Das ist dann eher irreal, dass es dann wirklich mal passiert. Das ist wirklich so, man kriegt es gesagt und man denkt auch, ja gut, okay, aber ganz ehrlich gesagt, dran geglaubt habe ich da nicht. Du hast es ja nur einige Male gerade schon angedeutet. Wie ist das für dich heute nach so vielen Jahren? 1989 war das, wie du gerade gesagt hast. Du hast einen Menschen erschossen, ein Menschenleben ausgelöscht. Du trägst in dem Sinne keine Schuld, weil dieser Mensch hätte sonst wahrscheinlich dich erschossen. Dennoch, wie empfindest du es heute? Also heute, muss ich sagen, denke ich immer noch, dass das irgendwie hätte anders laufen können. Also es ist nicht so, also ich sehe es heute noch, ich habe auch so Flashbacks und so, dass das wiederkommt. Und ich denke immer noch heute, Mensch, hättest du doch nicht irgendwie anders reagieren können? Oder hättest du da vielleicht, weiß ich nicht, an der Seite laufen, vielleicht wären sie ja weggelaufen. Immer dieses Wenn und Aber. Hat irgendjemand damals von den Beteiligten, die sich auskannten, gesagt, du hättest besser das und das tun sollen? Nein, also eigentlich weniger. Ich habe erst 2008 eine Therapie deswegen begonnen und erst da wurde das aufgearbeitet. Aber keiner hat gesagt, du hättest vielleicht das und das tun sollen. Die haben alle gesagt, das war schon richtig, weil es gab ja gar keine andere Möglichkeit. Ja, natürlich, wenn man in einen solchen Job geht, muss man, wie ich das gerade sagte, ja auch schon damit rechnen. Sonst müsste man vorher die Reißleine ziehen und gar nicht erst in einen solchen Job gehen. Ja, die habe ich hinterher gezogen. Heute mache ich das nicht mehr. Du machst es nicht mehr. Nein. Hast du damals als junger Kerl auch keine großen Gedanken wahrscheinlich? Nein. Ja. Also, weißt du was über diesen Menschen, der da ums Leben gekommen ist? Also ich weiß, das ist ein 38-jähriger, wie sagt man das heute, aus dem Ostblock wohl war. Also wo jetzt genau, weiß ich nicht. Damals war das ja, glaube ich, noch ein großes Land. Aber der kam wohl aus dem Ostblock und der Kollege, den wir zu 12 Jahren verurteilt haben, das war ein Deutscher. Und der müsste, ich weiß es nicht, aber der müsste sogar heute raus sein, sag ich mal. Das heißt, über den familiären Hintergrund weißt du nichts von diesem Mann, der nein, tot ist, gar nichts. In der Gerichtsverhandlung wurde da auch nicht irgendwie groß. Ich habe also nur da meine Aussage gemacht, habe im Vorhinein nur erfahren, dass er aus dem Osten kommt. Und über den Deutschen habe ich ein bisschen was erfahren, aber sonst habe ich da nichts. Und ich damals zu der Zeit wollte ich das auch gar nicht. Ich wollte da nicht noch mehr wissen. Ja. Heute bin ich auch froh drüber, dass ich nicht so viel über diesen Menschen weiß. Bist du denn damals dann direkt ausgestiegen aus dem Job? Ja, 2 Jahre später. 2 Jahre später, das heißt 2 Jahre immerhin hast du es noch gemacht und hast auch wieder eine Waffe getragen. Ja. Hast du nicht Angst vor der Waffe gehabt, die so zu spüren an dir? Ich habe das ja, 18 Jahre völlig verdrängt. Ich habe mit keinem darüber geredet, mit keinem Psychologen. Meine Familie wusste das nicht. Das wusste gar keiner und das war ja mein Fehler. Ja. Ich wurde nicht psychologisch betreut und was ich auch im Übrigen unglaublich finde, dass die Kasse, für die du da gearbeitet hast, oder die Sicherheitsfirma euch dann nicht oder euch beide nicht psychologisch mal hat durchchecken lassen oder betreuen lassen auf jeden Fall. Nee, also wir hatten zwar eine ärztliche Untersuchung, das ist ganz klar. Ja, gut, eine ärztliche. Ganz normale ist was passiert und so eben alles durchgesteckt, aber psychologisch ins Tiefe wurde dann nichts gemacht. Du bist dann 2008 eigeninitiativ in eine Therapie gegangen. Na, ich bin also wirklich zum Wochenende in Kurzform gesagt völlig zusammengebrochen. Das war also auf Freitag und hätte mir fast am Sonntag das Leben genommen und da wusste ich nicht, dass das mit dieser Sache zusammenhängt. Das kam dann erst dann raus. Das ist ja Wahnsinn. Da hast du so lange verdrängt und wusstest gar nicht so richtig Bescheid, was in dir los ist und hast dich nur sehr schlecht gefühlt. Ja, also ich habe mich wirklich schlecht gefühlt, wollte mir dann also zum Sonntag hin fast, dann stand ich also auf der Brücke und bin dann zu meinem Hausarzt gegangen und habe gesagt, hier stimmt was nicht. Hab ja nie über diese Geschichte geredet. Und erst in der Klinik haben die dann lange gegraben, bis das rauskam, weil ich habe da nie drüber geredet. Das ist ja... Bis heute weiß das auch keiner von meiner Familie. Bist du verheiratet? Nein, ich bin nicht verheiratet, ich bin geschieden. Und deine Familie besteht, wer ist deine engsten, wer sind die engsten Familienangehörigen? Meine Mutter und mein Vater und so, die wissen das bis heute nicht. Die wissen das bis heute nicht? Nein. Warum hast du es denen denn nicht erzählt? Ja, weiß ich nicht, das ist für mich vielleicht eine Erziehungssache, so, ja, man sollte vielleicht nicht sich mit sowas schmücken oder so. Ich denke dann immer, man schmückt sich mit sowas. Ja, man schmückt sich doch nicht. Also, so wie du das jetzt erzählt hast, klingt das nur alles andere als ich schmücke mich damit. Und gerade wenn man das dann so im engsten Familienkreis erzählt, tut einem das vielleicht auch ganz gut. Vorausgesetzt, du hast ein gutes Verhältnis zu deinen Eltern. Ja, aber ich habe, es gibt ein paar Freunde, so zwei, drei Freunde, die wissen das, aber der Rest weiß das nicht. Mhm. Bis heute nicht. Jetzt hast du heute angerufen, am Anfang hast du es ja so theoretisch formuliert, in Bezug nimmt auf die Anruferin mit ihrem großen Problem, mit ihrer Glatze, mit dem Haarausfall. Wie genau siehst du den Zusammenhang? Ich sehe den Zusammenhang darin, dass als die Dame am Freitag am Erzählen war, wie viel die Fehler dann bei sich gesucht hat. Oder Mensch, ich habe ja diesen Haarausfall und dann mache ich meinen Partner und den und die Vorwürfe und die wollen ja gar nicht. Und bei mir ist es ähnlich, dass ich dadurch mein ganzes Leben verändert hat, mir auch sage, ich habe diese Schuld und alles. Und ich kämpfe darum, durch Therapien und sowas, die ich mache, eben zu sagen, dass alle, die irgendwas Schweres gemacht haben oder Schweres erlebt haben, egal, ob sexueller Missbrauch oder was auch immer, dass die sich Hilfe suchen und nicht diesen Fehler machen, wie ich 18 Jahre da rumzueiern. Ja, da hast du völlig recht. Wirklich absolut recht, Frank. Du hast gerade in deinen Sätzen so beiläufig gesagt, die Schuld, die ich habe oder trage, siehst du das als Schuld heute immer noch? Ja, also doch, ich habe also immer noch nicht, ich bin ja immer noch so ein bisschen, suche mir immer noch so ein bisschen Hilfe. Also für mich ist das immer noch eine Schuld, weil ich mir immer noch denke, es hätte ja irgendwie doch anders laufen können. Und diese Schuld wird mir auch keiner nehmen können, sage ich mal. Kam denn auch schon mal der Gedanke, dass du so überlegt hast, mein Gott, für was habe ich das gemacht? Für ein paar tausend Euro? Wenn sie geklaut hätten, wäre auch egal gewesen. Naja, ich meine... Das habe ich mir auch gedacht, wenn sie, die hätten ja meiner Meinung nach das ganze Kram da, was da war, das ganze Geld hätten nehmen können. Das gibt Problematische leider an dem Fall, war ja, dass die sofort geschossen haben. Ja, natürlich, ja. Also ich fing extrem aggressiv und brutal an, sodass es wirklich eine ganz klare Notwehrsituation war. Ja. Wo wahrscheinlich jeder andere alle von uns in der Situation auch so reagiert hätten. Das weiß ich nicht. Das glaube ich schon, das geht um dein nacktes Leben. Also das können wir normalen Menschen uns ja gar nicht vorstellen, was das bedeutet, wenn plötzlich völlig unerwartet jemand, zwei Leute auf einen zugehen und die schießen. Das ist ja, das kann die alte Generation sich noch aus dem Krieg vorstellen, aber wir Jüngeren kennen das ja nicht mehr. Ja, das sind so Sachen, wo ich dann, es sind ja viel diese Situation, die wir jetzt in Afghanistan und so haben, ja, genau. Bundeswehrsoldaten, und da sehe ich mich dann viel erinnert, nicht jetzt soldatenmäßig, aber eben was diese Leute auch wohl mit was für einem Trauma, die vielleicht sogar wiederkommen. Das glaube ich auch. Frank, ich finde es toll, dass du angerufen hast und auch so deine Botschaft so formuliert hast. Vielen Dank dafür. Und wenn du möchtest, kannst du auch gerne noch ein paar ein paar Worte mit meinem Psychologen sprechen. Ja, wäre nett. Sehr gerne, bieten wir dir an. Henning ist heute Nacht bei mir. Du legst auf, er meldet sich gleich. Und dir wünsche ich alles Gute und vielen Dank für deinen Anruf. Ja, ich danke dir auch. Tschüss. Gerne, tschüss Frank. Ciao. 0800 220 5050, das ist unsere Nummer, wenn ihr uns hier erreichen wollt. Live im Radio oder Fernsehen. Und ich freue mich, begrüßen zu können, ich glaube, es ist eine Frau, ne? Chrissy, 21, hallo. Hallo, ja, eine Frau. Eine Frau, ne? Genau. Ja. Chrissy, schön, dass du da bist. Du bist so wortkarg. Um was geht's? Vor 3 Tagen ist mein Opa gestorben. Oh, das tut mir sehr leid. Ja. Ist er plötzlich verstorben? Dazu muss ich sagen, ich habe jetzt seit 4 Jahren keinen Kontakt mehr mit meiner Familie gehabt. Und auch nicht zu dem Opa? Doch, den habe ich vor einem Jahr getroffen. Ja. Und ihr habt eigentlich nur zufällig über einen Freund der Familie erfahren, dass er gestorben ist. Achso, du hattest vor einem Jahr mal Kontakt und dann wieder das ganze Jahr über nicht. Genau. Warum? Weil ich im Ausland war die letzte Zeit und erst seit einem Monat wieder in Deutschland wohne. Ja gut, aber da kann man ja Kontakt haben. Man ist ja nicht, du warst ja nicht irgendwie in Sibirien, irgendwie in der Wildnis. Nee, das nicht, aber ich habe generell keinen Kontakt mit zu meiner Familie. Wie kommt das? Ja, weil halt relativ viel schief gelaufen ist, mit meinem Vater insbesondere. Was hat der falsch gemacht? Also momentan sage ich alles in der Erziehung. Ja, eigentlich echt alles. Also sie sind super konservativ, katholisch und haben uns so erzogen. Also ich habe noch zwei gleichaltrige Geschwister, zwei Brüder. Und bei uns war das immer, man durfte eigentlich keine 1- nach Hause bringen als Beispiel. Dann gab es direkt Ärger oder... Heißt Ärger also, auch Schläge? Ja, mein Vater ist bei jeder Kleinigkeit ausgerastet. Man brauchte irgendwie nur Widerworte geben oder einfach nur... Hat der fromme Mann dich geschlagen? Ja. Sehr brutal also, geschlagen? Ja, teilweise richtig krankenhausreif, dass ich teilweise gar nicht mehr wusste, wo ich war und wer ich war. Und deine Mutter? Ja, die hat das ignoriert. Die hat sich rausgehalten, hat nichts gesehen, nichts gewusst und, Du bist jetzt 21 und seit wann bist du raus aus der Familie? Seit 4 Jahren jetzt. Und wie kam das, dass du dann mit 17 schon rausgegangen bist? Ja, eigentlich, also ich war halt im Abi-Stress gewesen. Ja. Und, hat gar nicht mehr hingekriegt von der Schule her. Also, ich konnte mich nicht konzentrieren, gar nichts. Und dann, bin ich danach in Nebelaktion zu einer Freundin gezogen, habe halt Abitur fertig gemacht und bin dann für 2 Jahre ins Ausland gegangen. Super, also in all dem ganzen Drama hast du dein Abitur geschafft. Und ja. Was hast du im Ausland gemacht dann? Gearbeitet. Also ich bin nach Australien gegangen, bin halt eine Zeit lang rumgereist und super. Ja, und hast dich dadurch, 2 Jahre gearbeitet. Und hast dich da durchgeschlagen. Und dein Geld auch verdient, indem du gearbeitet hast und sich dann so ernährt da. Genau. Super. Finde ich gut. Respekt. Für so eine junge Frau, ja klar, ohne von Mama und Papa da ein paar Tausender rübergeschoben zu werden, zu kriegen, das allein zu schaffen, finde ich schon eine gute Leistung. Jetzt lass uns aber über den Opa sprechen, deswegen rufst du ja an. Genau. Ja, also der hat vor knapp 3 Jahren hat der vaskuläre Demenz bekommen. Das ist sowas Ähnliches wie Alzheimer. Das fängt halt damit an, dass einem die Worte nicht mehr einfallen, dass man langsam nicht mehr essen kann, dass man, also man nimmt halt immer mehr ab in der kognitiven Fähigkeit. Ja. Und das fing vor 3-4 Jahren schon an. Ja. Und dann war ich vor einem Jahr da war er halt im Krankenhaus gerade gewesen. Ich war eigentlich da, um mich zu verabschieden, weil es ihm halt echt schlecht ging. War denn das Verhältnis zu dem Opa so früher recht gut im Gegensatz zum Vater und zur Mutter? Ja, auf jeden Fall. Ach so. Also mein Opa war echt super. Das war echt ein super Verhältnis. Wir waren da. Ach so, jetzt verstehe ich. Das ist eine wichtige Person für dich gewesen damals. Ja. Wusste der Opa das? Bedeutet mir eigentlich mehr als meine Eltern. Wusste der Opa, dass du zu Hause so schlecht behandelt wirst? Ja, teils. War das der Vater von deinem Vater oder von der Mutter? Von meiner Mutter. Hat er sich immer eingemischt und hat gesagt, ja, so könnte das Mädel nicht behandeln? Ja, er hat sich da relativ rausgehalten. Er hat mal einmal mit seinem Vater geredet. Und hat aber nichts geändert in dem Sinn und er hat mir halt angeboten, dass wenn ich möchte, kann ich halt dorthin ziehen und Und die Oma war schon länger verstorben? Nee, die lebt noch. So, erzähl mal ein bisschen über den Opa noch. Ja, also war halt, weiß nicht, wir waren da, also ich war da relativ oft, jedes Wochenende, jedes zweite Wochenende. Ja, und das fing so an, dass er machte die Tür auf, wenn ich geklingelt habe, und hat mir immer so eine Kindertafel, Kinderriegel in die Hand gegeben. Das ist halt so, ja, die stärkste Erinnerung irgendwo. Das, also, mit dem konnte ich echt über alles reden und wir haben viel Scheiß miteinander gebaut. Jetzt ist er vor 3 Tagen gestorben. Ja. Und du bist auch wieder in Deutschland? Und du, ja, seit einem Monat. Und du wusstest aber nicht, dass es ihm so schlecht geht? Nee. Also hätte ich das gewusst, wäre ich halt nochmal hingefahren. Ist das auch weil ich wohne jetzt eine Stunde von denen entfernt oder zwei. Ja. Und bin halt nicht hingefahren, obwohl ich länger hier schon bin. Machst du dir... Weil ich halt nicht wusste auch. Hast du ein schlechtes Gewissen? Auf jeden Fall. Ja, das ist auch der Grund deines Anrufes, dass du da ja ein schlechtes Gefühl hast. Ja, auch weil ich nicht weiß, ob ich zur Beerdigung gehen soll. Also für meinen Opa würde ich es total gerne machen. Ja. Ich glaube, er würde sich halt auch wünschen. Ja. Andererseits weiß ich halt, dass meine komplette Familie da sein wird. Ja. Und, Du hast ja noch Geschwister, hast du gerade gesagt. Genau. Die sind wie gleichaltrig. Gleichaltrig, also Zwillings. Drilling. Ach, Drilling, ach, das ist ja interessant. Drei Mädchen? Nee, zwei Jungs und halt ich. Und sind die auch so von deinem Vater behandelt worden, die Jungs? Ja, alle. Also mein Bruder ist halt mit 14 von zu Hause weggelaufen, einer. Ja. Der hat es gar nicht richtig gemacht. Ich ist direkt, als er denken konnte, abgehauen. Mhm. Und ja, mein anderer Bruder wohnt noch zu Hause. Und hast du den Kontakt zu deinen Brüdern? Gar nicht. Warum schon, nicht? Also schon lange nicht mehr. Eigentlich seid ihr doch Leidensgenossen. Dann müsstet ihr doch eigentlich zusammenhalten. Wie kommt das? Ja, also mein einer Bruder, der ist halt mit 14 abgehauen. Und weißt du, hat sich seitdem gar nicht mehr gemeldet. Weißt du? Ich weiß auch nicht, ob der lebt. Ich weiß gar nichts. Ach so. Und der andere wohnt noch zu Hause? Der wohnt noch zu Hause. Und ja, das ist halt relativ in die Brüche gegangen, als ich abgehauen bin. Mhm. Weil, wir haben uns einmal getroffen. Da meinte er halt, sie konnte mich im Stich lassen. Ach so. Und seitdem ist es halt auch kaputt, das Verhältnis. Das heißt, die Familie, du würdest auf deinen Vater, auf deine Mutter stoßen und auch auf andere Leute aus der Familie, die dir auch nichts bedeuten. Ja. Und das wäre für dich schlimm, natürlich, den Vater zu sehen und die Mutter zu sehen. Ja. Haben die denn niemals versucht, zu dir Kontakt aufzunehmen, mal zu fragen, wie es ihrer Tochter geht? Ich nehme an, aber als ich gegangen bin, habe ich halt komplett alles geändert. Also ich habe mir eine neue Handynummer besorgt, ich habe neue E-Mail-Adresse besorgt, alles. Also das ist dir richtig zuwider. Du willst mit denen keinen Kontakt haben? Gar nichts mehr. Also das macht mir ja klar, wie schlimm das gewesen sein muss, wenn man so radikal den Strich zieht. Ja. Ich habe auch direkt, also ich bin gegangen und gar nicht mehr gemeldet, weil ich will mit denen nichts zu tun haben. Also der Opa war ja nun schwer dement erkrankt. Das heißt wahrscheinlich, wenn du ihn jetzt auch in der letzten Zeit besucht hättest, hätte er dich wahrscheinlich, man weiß es nicht genau, aber wahrscheinlich auch gar nicht mehr wahrgenommen. Ja, wahrscheinlich. Also ich weiß, vor einem Jahr war es schon relativ schwer. Da hat er mich zwar erkannt, aber konnte nicht mehr sprechen. Und man hat es halt nur am Blick an den Augen gesehen, dass er sich total gefreut hat. Und er zeigte halt auf die Schublade, wo immer diese Kinderschublade drin ist. Ach, wie süß. Wie nett. Und war halt mein Opa. Ja, natürlich kann man jetzt sagen, das war schon doof, dass du, da du schon eine ganze Weile in Deutschland bist, dich da nicht mal darum gekümmert hast und mal hingefahren bist. Aber nun ist es so passiert und wie gesagt, wahrscheinlich hätte er es jetzt, nachdem die Krankheit so fortgeschritten ist, ohnehin nicht mehr gemerkt. Er wird sowieso in die Krankheit hineingegangen sein mit dem Wissen, dass du ihn sehr liebst. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Und dass er dich sehr geliebt hat. Das glaube ich. Ja, wahrscheinlich, aber trotzdem irgendwie die Schuld ist halt trotzdem da, dass ich hingefahren bin, dass ich nicht da war einfach. Weißt du, mit der Beerdigung, das ist so eine Sache. Wenn du ein so schlechtes Gefühl hast, diese Familie wiederzusehen, würde ich dann nicht hinfahren. Und ich bin sicher, dass dein Opa dafür Verständnis hätte. Besuche sein Grab 1-2 Tage später und nehme ganz alleine Abschied am Grab von deinem Opa. Tu dir das nicht an und konfrontiere dich damit mit dem Vater, dass es eventuell sogar noch vielleicht zum Streit während der Beerdigungszeremonie kommt oder zu schlechten Stimmungen oder so etwas. Die wird es auf jeden Fall kommen, wenn ich denke. Ich würde es nicht machen. Also wenn du da so ein Unwohlsein hast und ich merke ja, was für eine Antipathie du gegen deine Familie hast, ich würde es nicht machen. Dein Opa ist tot und wenn er es noch merkt, dann wird er Verständnis haben oder man kann auch sagen, er mag es gar nicht mehr. Aber er wird es verstehen, er würde es verstehen, so muss man es sagen. Du kannst ja herauskriegen, wo das Grab ist und dann gehst du da alleine hin und bringst ihm Blumen mit und verabschiedest dich von ihm. Ich meine, Beerdigung ist halt doch, also ich bin halt auch katholisch irgendwo aufgewachsen. Klar, meine Eltern waren typ katholisch. Deswegen ist eine Beerdigung, finde ich, für mich schon wichtig, um einfach Abschied zu nehmen. Ja, aber da muss man abwägen. Natürlich hast du recht. Aber auf der anderen Seite, wenn diese Beerdigung nur damit verbunden ist für dich, dass du da mit Angst hinfährst und mit Hass hinfährst und die Gefahr sogar besteht, dass es da Wortwechsel gibt oder blöde Bemerkungen von deinem Vater, dann stört es ja sogar die Beerdigungszeremonie. Ja, ist richtig, aber irgendwie sagt mein Kopf halt, ich sollte lieber hinfahren, weil... Ja, aber verlass dich da auf dein Gefühl. Das ist viel besser als der Kopf. Du kannst genauso Abschied nehmen, wenn du alleine, vielleicht sogar noch viel besser, wenn du alleine bei ihm am Grab sitzt. Da kannst du dir richtig Zeit nehmen und fährst einen ganzen Nachmittag dahin oder ein paar Stunden, weiß ich, und bleibst da. Das hast du auch nicht zu hoch bewerten, diese Zeremonie während der Beerdigung. Und wahrscheinlich ist es eh alles verlogen, so wie du deine Eltern beschreibst. Das auf jeden Fall. Ja, es ist ja alles letztendlich verlogener Dreck. Ja, so wie du es beschrieben hast. Also musst du da auch gar nicht bei sein. Ich glaube, ich würde mir dann im Nachhinein einfach viel zu viele Vorwürfe machen. Ich tue ja jetzt schon, wenn ich darüber nachdenke, hinzugehen. Ich will dich dazu nicht bereden, Chris. Ich sag dir nur, was ich glaube, was das Klügere wäre oder wie ich es auch machen würde. Ich würde es nicht machen. Aber das musst du natürlich jetzt für dich alleine entscheiden. Und ich kann dir nur einen Rat geben, verlass dich da auf dein Herz mehr als auf den Kopf. Der Kopf ist voller komischer Sachen. Normen, die wir einstudiert bekommen haben und Pflichten und sowas alles. Ja, mal gucken. Kannst ja mal überlegen jetzt. Wir haben uns darüber unterhalten. Kannst es ja mal sacken lassen und dann entscheidest du es ja eh alleine. Ja. Liebe Christi, dann wünsche ich dir für dich eine gute Entscheidung. Und was steht jetzt für dich so beruflich an? Hast du Pläne? Ich studiere momentan und hoffe, dass ich das Studium relativ gut abschließen kann. Mhm. Was studierst du? Geoinformatik. Ah, super. Also nochmal Respekt, dass du wirklich so aus so harten Zeiten kommend dich alleine durchschlägst und nicht scheiterst, weil das alles so nachwirkt. Finde ich gut. Viel Erfolg wünsche ich dir. Ja, danke. Alles Gute, liebe Chrissy. Danke. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, ich möchte euch hinweisen auf unser Thema übermorgen. Übermorgen ist Themennacht hier bei uns und das Thema übermorgen heißt Falle Internet. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die wie auch immer im Internet übel abgezockt wurden. Dann gerne mit Leuten, die auf Lügner oder Kriminelle im Netz reingefallen sind. Ja, und auch mit Leuten, von denen intime Daten ungewollt ins Netz gelangt sind. Also Falle Internet, das ist das Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Ihr könnt euch gerne schon anmelden, domian@wdr.de oder dann am Mittwochabend oder Mittwochnacht hier bei uns anrufen. Falle Internet, Thema übermorgen. Heute freie Themennacht wie immer montags. Und herzlich willkommen, sage ich, zu der Melanie, die ist 28. Guten Morgen, Melanie. Ja, guten Morgen, Damian. Hallo Melanie. Und was geht's bei dir? Und zwar, ich bin seit 10 Monaten von meinem Mann getrennt, habe 3 Kinder. Von diesem Mann? Ja, von diesem Mann. Ja. Und habe eine Beziehung zu einer Frau angefangen. Nachdem du dich getrennt hast von deinem Mann? Es war 2 Wochen bevor ich mich getrennt habe, hat es angefangen. Diese Frau ist auch eine Nachbarin von mir, die wohnt unter mir bei ihren Eltern. Wie lange warst du mit deinem Partner zusammen? Fast 10 Jahre. 10 Jahre. Frühe Verbindung und dann gleich losgelegt mit Kindern. Richtig. Ja. Und dann hast du dich jetzt in eine Nachbarin verknallt. Ja. Wie kam das? Erzähl mal. Du hattest vorher keinerlei Erfahrung, bisexuelle Erfahrung? Nee, das war auch irgendwie ganz komisch gewesen. Einfach aus einer Sache heraus, aus einer Hilfsbereitschaft, dass sie mir mein Kind zum Krankenhaus gebracht hat, darüber, dass sie einen Kaffee trinken kam zu uns im Laden. Und habe ich das irgendwie langsam angewendet mit SMS-Schreiben und dann ist halt passiert. Aber erklär mal, das kann ich ja verstehen. Also das ist eine nette Frau, die hilft dir, da entwickelt man freundschaftliche Gefühle und auch eine gewisse Nähe. Aber wann kommt der springende Punkt, dass so ein sexuelles Interesse entsteht? Ich glaube, das war am Anfang nur die Neugier gewesen. Hattest du dich denn schon mal so in Gedanken mit dieser Thematik befasst? Ich habe es nicht abwegig gefunden, aber auch nie Interesse dran gehegt. Also keine heimlichen Träume gehabt, mit Frauen mal was zu machen? Nein. Eigentlich ein fernes Thema? Ja. Ja. Erzähl mal, wie es dann weiterging mit der Nachbarin? Wie gesagt, ich habe mich dann von meinem Mann verlassen. Also ich bin erstmal ausgezogen, hinterher die ganze Sache. Dann bin ich halt wieder zurück in der Wohnung. Gut, dann bin ich mit ihr auch zusammen gewesen. Wir waren auch fest ein Paar, aber halt heimlich gewesen. Weil wie gesagt, sie wohnt unten bei ihren Eltern. Und der Vater von ihr, der akzeptiert das überhaupt nicht, dass sie mit Frauen, dass sie lesbisch ist. Noch eine Frage zu der Beziehung zu deinem Mann. Warum habt ihr euch getrennt? In erster Linie Alkohol. Alkohol? Alkohol, ja, war nicht gut zu den Kindern hinterher gewesen, hat die Kinder geschlagen. Also ging die Initiative von dir aus, dass du gesagt hast, ich will nicht mehr? Richtig. Hat er das dann gleich akzeptiert oder gab es da großes Theater? Es gab schon Theater, in denen er mir immer gedroht hatte, dass er das Sorgerecht für die Kinder haben möchte. Aber das ist jetzt alles geregelt? Er sieht die Kinder jetzt regelmäßig erstmal und es ist noch nicht geregelt, aber er hat ein Umgangsrecht zu den Kindern, er sieht die einmal die Woche. Wie alt sind die Kinder? Der Älteste ist 6, die Mittlere 5 und der Jüngste, der wird 2 Jahre. Oh, da hast du viel zu tun. Ja. Da ist aber was los bei euch immer. Ja, richtig. Ja gut, die Kinder sind vielleicht noch ein bisschen klein, die kriegen das noch nicht so richtig mit, was da jetzt passiert, ne, zwischen euch, zwischen den beiden, also dir und deiner Freundin. Ich glaube, wir können es noch nicht zuordnen, also mitkriegen tun die zwei Größeren das schon. Mhm. Wie war denn das für dich dann, das erste Mal mit einer Frau Sexualität zu erleben? Es war natürlich was Aufregendes, etwas anderes gewesen, aber gut. Aber gut. Aber gut, ja. War es genauso so leidenschaftlich und auch so tief erotisch wie mit, also in den besten Zeiten mit deinem Mann? Nein, ich würde sagen, es war besser. Es war besser sogar? Ja. Ich gehe mal davon aus, dass euer Sexleben, also zwischen dir und deinem Mann, in der letzten Zeit auch nicht mehr so das Wahre war. Richtig. Mhm. Was war besser? Was ist besser an dieser Sexualität als die du mit Männern erlebt hast? Ich würde sagen, es ist intensiver, zärtlicher. Mhm. Als mit einem Mann. Verstehe. So, dann könnte man ja sagen, Mensch, du hast dich da aus deiner nicht mehr sehr schönen Ehe befreit. Du hast 3 Kinder, das ist ja ein Glück und was Schönes. Und du hast jetzt eine Freundin. Eigentlich ist ja alles gut, aber... Aber sie ist ja jetzt nicht mehr meine Freundin. Sie ist nicht mehr deine Freundin? Nee. Ach so, ja, erzähl mal weiter. Wie gesagt, ich bin ja dann, also wir waren dann zusammen gewesen. Auch wir waren 7 Monate dann zusammen. Da habe ich ja dann die Pistole auf der... Weil wir waren ein Paar, aber halt heimlich. Hm. In der Öffentlichkeit, keiner darf uns sehen, weil könnten ja die Eltern mitkriegen. Und irgendwann habe ich dann gesagt, okay, so funktioniert das nicht. Ich muss schon mit offenen Karten spielen, weil ich möchte dieses Heimliche nicht. Weil ich muss mich auch überall outen, im Kindergarten, in Schulen. Ja, klar. Und ich denke, dass ich dann doch viel mehr zu verlieren habe wie sie. Weil man trifft immer auch Menschen, wo Kinder oder Eltern sagen, mit diesem Kind spielst du nicht. Weil ja, genau. Ich finde, dass sie... Wie alt ist sie denn überhaupt? 30. Ja. Sie hat es dann auch getan. Sie hat das von ihrem Vater gesagt und der hat sie daraufhin rausgeschmissen. Dann ist sie schon wieder hochgezogen. 7 Wochen lang. Hm. Und dann hat sie, also ihren 30. Geburtstag hat sie dann unten gefeiert, hat mich hier oben sitzen lassen, weil ich unten nicht erwünscht gewesen bin. Ich durfte ja nicht mit rein. Ach, dann durfte sie doch wieder zum Geburtstag runtergehen? Sie durfte unten rein, aber ich war halt nicht willkommen, nur ohne mich. Ja, also der Geburtstag wurde unten gefeiert, obwohl der Vater sie rausgeschmissen hatte. Richtig. Aber du durftest dann nicht mit zum Geburtstag gehen? Richtig. Und sie ist aber runtergegangen? Nicht gegangen, ja. Und hat dich im Stich gelassen quasi damit? Es gab immer Kraft, deswegen waren öfters diese Situationen, wo sie gegangen ist und mich hier einfach sitzen lassen hat. Mhm. Und dann? Dann ist es dann, gut, meine 3 Kinder dazu sagen, natürlich war für ihr auch eine Stresssituation gewesen, kannte die nicht, die wohnt unten im Kinderzimmer, kriegt man natürlich alles gemacht, und ist natürlich stressig, wenn man zu einer Frau geht, die 3 Kinder auf einmal hat. Mhm. Aber überwiegend waren schon die Eltern der Grund. Also der Vater, muss man auch sagen, der ist Alkoholiker, er ist spielsüchtig. Das hat wirklich einen Hintergrund, sie hat noch eine Schwester, die ist ein bisschen älter. Ja. Und der Vater hat die ganze Familie im Prinzip. Er hat die Mutter, seine eigene Frau geschlagen, er hat seine Kinder geschlagen. Ja. Du hast dich dann von ihr getrennt? Nein, eigentlich hat sie sich getrennt. Sie hat sich getrennt, ja. Sie ist ja wieder gegangen. Ja. Weil, mit der Begründung? Weil er möchte ihre Eltern nicht verlieren. Das sagt eine 30-jährige Frau? Ja. Ist das arm? Ja. Ist das arm? Hast du das Gefühl gehabt, dass die wirklich doch durchaus in dich verliebt war? Sie sagt es bis heute noch. Wir haben heute, wie gesagt, wir wohnen in einem Haus, die kommt regelmäßig hier hoch. Sie sagt auch eigentlich bis heute noch, dass sie mich liebt. Aber sie möchte jetzt wieder diesen heimlichen Weg gehen. Mit der Begründung, vielleicht werden, vielleicht haben wir ja irgendwann nochmal eine Möglichkeit, vielleicht haben wir irgendwann nochmal eine Chance. Aber was ist das für eine Situation? Die Eltern wissen, dass ihr miteinander zusammen wart. Ihr wohnt immer noch im Haus. Jetzt kommt sie wieder zu dir hoch. Dann können die Eltern sich an allen 5 Fingern abzählen, was da abgeht bei euch oben. Das frage ich mir eigentlich auch, aber scheinbar... Der Mutter, würde ich mal sagen, der ist es eigentlich noch egal. Ja. Die äußert das zwar auch nicht so, weil die, wie gesagt, die stehen alle unter dem Fuchtel von diesem Mann. Was macht denn deine Freundin oder Ex-Freundin vom Beruf? momentan gar nichts. Ich habe ihr andauernd gesagt, selbst nachdem wir uns getrennt haben, bleib hier oben, such dir eine Wohnung, zieh aus, ich helfe dir auch, auch wenn wir nicht zusammen sind, aber man kommt nicht an sie dran, man kriegt sie von den Eltern nicht weg. Aber ich wundere mich, das ist doch für dich jetzt auch alles sehr schmerzlich. Wieso hast du denn dann überhaupt jetzt noch so diesen, ich sag mal, freundschaftlichen Kontakt zu ihr? Eigentlich ist es ja sogar mehr als freundschaftlich. Ich meine, das ist ja schon, geht ja schon langsam wieder in die Richtung dieser heimliche Beziehung, die ich dann gar nicht möchte. Ah, ja, ja. Also es gibt Zärtlichkeiten durchaus wieder? Ja. Auch Sexualität? Ja. Ach so. Also dann seid ihr de facto wieder zusammen, aber heimlich jetzt. Ja, also ich meine, wir nennen es jetzt nicht, dass wir zusammen sind. Verstehe. Sind halt, also ich freue mich auch nicht, dass jetzt ein anderes Wort dafür einfach erfunden worden. Weißt du was dass deine Freundin eine richtig feige Frau ist, finde ich? Ja. Ja, das ist eine feige Frau. Mein Gott, die ist 30 Jahre alt. Das ist ein gestandenes Alter. Aber sie ist ein Mensch, die ist wirklich, wenn man sie erlebt, die ist, als wenn sie wirklich auch fertig ist. Also ich meine, die sitzt, wenn sie bei mir ist. Die ist nur an den Fingernägeln am Rumpulen, die ist nur am Zittern. Also sie hat eine Vergangenheit hinter sich mit Schlägen und... Ja. Und sie schafft nicht den Schritt aus dieser Wohnung von ihren Eltern raus. Nein, die schafft den Absprung absolut nicht. Ja, also... Sie sagt immer, ich tue, ich mache und ich werde mir jetzt eine Wohnung suchen, aber das sagt sie mittlerweile schon seit 10 Wochen, wo wir eigentlich wieder getrennt sind. So, Frage, wie lange willst du dir das antun? Ja, ich hatte ja mir jetzt schon so oft vorgenommen, du lässt die Finger von ihr. Aber wie gesagt, sie wohnt unter mir. Das ist natürlich schwierig, ist mir klar. Ich höre, wenn sie kommt, ich höre, wenn sie geht. So wie du sie beschreibst, habe ich da wirklich Sorge, dass das immer ein jämmerliches Hin und Her ist. Und du hast deine Ansprüche klar formuliert, das finde ich auch richtig. Und so sollte man dann auch auf dieser Basis leben, so wie du es wolltest. Nämlich klar und ehrlich und offen. Und wenn sie dazu nicht in der Lage ist und so ein Gehampel da macht, tut dir es vor allen Dingen auf Dauer nicht gut und ist für dich sehr schlimm und belastend. Aber ich liebe sie. Ja, du liebst sie. Aber dann musst du auch irgendwann das Gefühl kriegen, dass sie dich wirklich zurückliebt und auch zu dir steht. Und das tut sie nicht im Moment. Na, wahrscheinlich über die Möglichkeit, wenn der Vater irgendwann mal das Zeitliche geregelt hat. Ja gut, aber da kann man nicht hoffen. Der vernünftigste Schritt wäre, wenn sie rausgeht und sich eine eigene Wohnung nimmt. Das wär ein klarer Schritt. Und wenn du mitbekämst, dass sie das ernst meint, dass sie sich wirklich darum bemüht, dann könnte man ja sagen, okay, komm, wir nehmen es hin. Aber so, dieses Theater kannst du doch nicht lange mitmachen. Nee, natürlich nicht. Ich meine, die Kinder bekommen es ja auch mit. Einmal ist sie da, einmal ist sie nicht da. Ja, ich finde, genau. Du bist ja nicht alleinstehend und für dich allein verantwortlich, sondern für deine 3 Kinder. Und die Stimmung, die du hast, schlägt natürlich auch nieder in eure Familie und trifft auch deine Kinder. Ich meine, sie sagt, sie liebt mich. Und dabei ist Ja gut, das sind immer Sprüche. Da muss dann auch mal was bei rumkommen. Dieses nur, ich liebe dich, das langt nicht. Da muss auch eine Handlung folgen. Ich kann dir nur sagen, Melanie, mach es nicht zu lange so mit. Setz sie ruhig ein bisschen unter Druck, das ist völlig in Ordnung. Aber ich glaube, dass ich es ohne Hilfe nicht hinkriege, dass sie schon irgendwie eine psychologische Hilfe braucht, aber das nimmt sie natürlich nie an. Ja gut, wenn sie das auch nicht mit, dann musst du eine Konsequenz ziehen. Irgendwann musst du eine Konsequenz ziehen und sagen, okay, trotz aller Liebe und Zuneigung, dann ist sie das offensichtlich doch nicht. Denn das kannst du nicht ein Jahr oder 2 Jahre mitmachen, sowas. Wir sagen, wir sind befreundet, eine Freundschaft ist natürlich nicht möglich. Nein, das ist nicht möglich. Das ist das, glaube ich, auch. Das ist nicht möglich. Mein Vater in der Öffentlichkeit, der beschimpft sie in aller Öffentlichkeit als dreckige Lesbe und was weiß ich nicht alles. Und sie geht wieder runter. Ja, das verstehe ich nicht. Das würde mich auch total wütend machen. Da hätte ich dann auch irgendwie keinen Bock mehr und innerlich das Gefühl, ich liebe diese Person. Das ist doch eine Beleidigung dir gegenüber auch. Melanie, mehr kann ich nicht sagen. Du musst da härter sein, guck es dir noch eine Weile an und stelle ihr ein Ultimatum und dann musst du Konsequenzen ziehen. Das ist leider traurig, aber es ist so. Aber es ist so. Viel Erfolg trotzdem. Okay, danke. Alles Gute, wiederhören. Okay, wiederhören. 0800 220 5050. Wenn ihr uns erreichen wollt, hier live bei Radio 1 Live und im WDR Fernsehen, dann diese Nummer hier, 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Hier ist Olli. Ja, hallo Domian. 38. Ich bin 38. Ja. Ja, wahrscheinlich sagt das jeder. Ich freue mich, dich endlich mal in der Strippe zu haben. Dankeschön. Heute ist es mir aber nicht wichtig, nur dich zu hören, sondern heute wollte ich ein kleines bisschen was erzählen. Gerne, leg los. Beziehungsweise, ja, ich habe gar nicht so viel zu erzählen. Ich habe es eben eingangs schon den Kollegen von dir gesagt. Mhm. Also ich habe keine politische Meinung, aber ich beschäftige mich jetzt wirklich seit ein, zwei Nächten und zwei Tagen mit den Geschehnissen des Castor-Transportes. Mhm. Und kann ich leider nicht vor Ort mitverfolgen, sondern tue das hier von zu Hause aus. Mhm. Und eigentlich wollte ich jetzt keine Meinung wissen oder bilden, sondern einfach mal so ein bisschen darauf aufmerksam machen. Ich habe mich selber so ein bisschen geschämt, dass ich ganz lange irgendwie quasi wie viele die Schnauze gehalten habe. Mhm. Und einfach gedacht habe, man kann ja eh nichts tun. Mhm. Und wenn ich dann sehe, was da, wie viele Menschen da so viel tun, mhm, um nicht irgendeinen Castor-Transport aufzuhalten, sondern um zu sagen, wir machen diese Politik nicht mehr mit. Mhm. Und eine Politik, die, jetzt werde ich doch politisch, sollte ich nicht, eine Politik, die einfach eine Regierung macht, mit der das Volk oder mit diesen Entscheidungen das Volk nicht einverstanden ist. Und das Volk hat diese Regierung gewählt. Das stimmt, aber das Volk hat sie unter anderer Prämisse gewählt. Und diese Entscheidungen müssen jetzt sowohl... Ich bin mir nicht so sicher, ob die Prämisse anders war. Als auch Polizisten eben jetzt gerade ausbaden. Das heißt, die hängen da beide Seiten. Ne? Mhm. Seit Tagen teilweise Polizisten, genauso wie Demonstranten in Eiseskälte, seit teilweise mehr als 24, 30, weiß ich nicht, Stunden. Mhm. Und ich verfolge das hier live und alle Seiten sind extrem übermüdet und alle wollen es irgendwie zu Ende bringen, beziehungsweise die Demonstranten wollen natürlich, je länger es dauert, desto mehr Aufmerksamkeit ist klar. Mhm. Aber keiner will der anderen Seite was im Prinzip. Mhm. Nur, was mir eigentlich wichtig war, mal zu sagen, Leute, schaut mal dahin. Und ich habe selber nichts gemacht, ich bin ja nicht aktiv dabei. Ja. Ja gut, wir schauen ja zwangsläufig alle dahin, weil die Nachrichten, das sind ja nur die Hauptmeldungen. Genau. Zurzeit. Genau. Was ich so ein bisschen erschreckend finde, ist, ich habe gestern auch viel verfolgt von dort, dass da schon auch einige Leute bei sind, die einfach nur der Randale wegen da sind. Ich habe irgendwo Spiegel TV, ich weiß nicht, irgendwo war eine Dokumentation, ja, und da wurden die einige wurden dann interviewt, warum sie hier sind, und die wussten das gar nicht so ganz genau. Aber das heißt natürlich nicht, dass diese Bewegung dadurch diskreditiert wird. Also weiß ich will Gott nicht unterbrechen, aber wenn ich darf, sagst du mir Bescheid. Ja, bitte. Ja. Okay, weil ich verfolge dieses, es gibt hier so ein ganz, ganz kleines Radio, das darf für diese Zeit, über die das ganze Wendland, durch das Wendland dieser Castor-Transport läuft oder während des ganzen Transportes, soweit ich das bisher technisch verstanden habe, darf eben dieses sogenannte Radio Freie Republik Wendland senden über diese freien Sender. Mhm. Oder eben über Livestream eigentlich rund um die Uhr. Mhm. Und da wird natürlich permanent, das heißt, die sind permanent live drauf, rund um die Uhr. Die wechseln sich irgendwie alle paar Stunden. Also die sind, glaube ich, immer zu zweit im Team. Und die Anrufer werden immer sofort durchgeschaltet. Das heißt, es ist, glaube ich, auch ganz wichtig, weil die vor Ort sind... Mhm. Ja, worauf willst du hinaus? Die müssen ja durch die Logistik irgendwie verbunden sein. So, was, worauf ich hinaus will, dass natürlich da ganz viele Meldungen vor Ort... die nicht irgendwie journalistisch beeinflusst sind, sondern wirklich von den Menschen vor Ort sind, die natürlich ein Bild aus der Sicht der Demonstranten oder Aktivisten beschreiben. Aber da sind auch selber die dort demonstrieren, sagen ganz viele, Mensch, wir sind friedlich, die meisten der Aktivisten sind friedlich. Ja. Und es gibt natürlich immer auf beiden Seiten. Absolut, aber wir sind die Nerven verlieren, die auch vielleicht auch bewusst dahingegangen sind, um Randale zu machen. Einmal das oder auch die einfach seit so vielen Stunden in Eiseskälte oder wie auch immer, ne? Ja, ich glaube, dass die wirklich zum friedlichen Demonstrieren dahingegangen sind, die sind auch friedlich nach vielen Stunden Eiseskälte. Ich glaube, man muss nicht friedlich sein. Man darf ruhig laut sein, man muss aber gewaltfrei bleiben. Gewaltfrei, okay. Genau. Einige also friedlich dem... geht nicht. Das, also in dem Zusammenhang, glaube ich, geht das nicht. Naja, okay, das ist ja das Wort Klauerei. Einigen wir uns darauf, ja. Genau. Ja, also ich meine, es ist doch alles gut, wenn die Leute sich wehren. In Stuttgart sehen wir es ja auch. Und es entlädt sich der Zorn, dass... dass die Regierung die Laufzeiten verlängert hat. Und das ist natürlich ein Skandal. Die Mehrheit der Stuttgarter hat auch diese Regierung gewählt. Aber auch da wurde natürlich unter einer ganz anderen Prämisse diese Regierung gewählt. Da wurden auch würde ich jetzt in Sache der Atom gar nicht so sagen. Also die jetzige Regierung ist nun gerade nicht eine Anti-Atom-Bewegung, sodass man das vorher schon. Sie hat eben bestehende Verträge einfach geändert. Konnte man das nicht vielleicht ahnen vorher? Ja, ich habe sie ja nicht gewählt, ja. Aber weißt du, ich wollte ja nicht politisch werden. Ja. Ich wollte ja einfach nur darauf aufmerksam machen. Okay, deine These ist? Meine These ist, Leute, wenn euch was nicht passt, sitzt nicht zu Hause wie ich, der jetzt nicht da ist. Und wenn ich hier sitze oder wenn ihr zu Hause sitzt, dann interessiert euch dafür und unterstützt euch auf irgendeine Art. Ich war zum Beispiel heute im Radio. Okay, also das war eine gute. Lassen wir es einfach mal so stehen. Ich würde einen letzten Satz bitte noch sagen. Ja. Heute hat, das habe ich auch in diesem Radio gehört, eine Oma aus Hamburg 100 selbstgestrickte Socken dorthin geschickt. Da gibt es ja auch Lager mit Postanschrift. Die hat das gehört. Und hat 100 selbstgestrickte Socken dahin geschickt, weil die einfach arschkalte Füße hatten. So, Olli. Ich wollte einfach nur sagen. Okay, das war eine Botschaft, die ist jetzt rübergekommen. Und vielleicht wäre es auch noch gut, wenn du demnächst, wenn du schon so engagiert bist, auch wirklich engagiert bist. Das werde ich tun, mit Sicherheit. Alles Gute wünsche ich dir auch. Aber dann darf ich auch wieder berichten darüber. Sehr gerne. Hier darf man das auf jeden Fall. Alles Gute. Tschüss. Ciao. Und weiter geht's mit Dennis. Dennis ist 29. Guten Morgen, Dennis. Morgen, Domian. Dennis, um was geht's bei dir? Ja, meine Ex-Freundin erpresst mich. Meine Tochter. Sie erpresst dich mit eurer Tochter? Ja, genau. Erzähl mal ein bisschen. Also, wir waren 7,5 Jahre zusammen. Kind ist wie alt? Kind wird jetzt nächste Woche Montag 4. 4. Mhm. So. Wie lange seid ihr getrennt jetzt schon? Etwas über ein Jahr, ein Jahr und 2 Monate. Warum habt ihr euch getrennt? Das war wegen Schwiegereltern. Ich fange mal von ganz von vorne an. Nee, mach's nicht von vorne, dann wird's zu langweilig. Sag einfach mal, was der Hauptgrund war. Hast du dich getrennt oder hat sie sich getrennt? Ja, ich habe mich getrennt. Weil dir was auf die Nerven gegangen ist? Die Schwiegereltern. Ja. Und sie halt nachher dann auch noch. Ja. Weil sie die Eltern gehalten hat. Ja. Und das hat dann nachher auch an meine Psyche geknackst. Verstehe. So, und jetzt sagst du, sie erpresst dich mit deinem Kind, mit eurem Kind. Ja. Was genau macht sie? Ja, sie sagt, komm zurück oder du siehst deine Tochter nicht wieder. Mhm. Und jetzt habe ich das Jugendamt halt, einmal im Monat habe ich Besuchsrecht. Ja. Weil ich finde es ein Witz, einmal im Monat erstmal. Absolut, finde ich auch. Weil, wie viele Stunden dann? 4 Stunden. 4 Stunden einmal im Monat, na super. Ja. Da soll dein Kind eine Beziehung zum Vater aufbauen, ja, ja. So sieht's aus. Mhm. Und halt, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Meine Mama zum Beispiel hat die Kleine bis jetzt in den 4 Jahren einmal bis jetzt gesehen. Mhm. Auch. Und geht daran auch ganz kaputt dran zur Zeit. Wo triffst du denn die Kleine dann? Ja, mit dem Jugendamt, da gibt's extra so Räume für, oder dann muss man schon vorher planen halt dann. Ach so, das heißt, die Kleine darf nicht zu dir nach Hause? Nein, nur mit Aufsicht. Dann fängt schon dann auch noch. Warum? Ja, die Schwiegereltern haben was erzählt, ich weiß nicht, was beim Jugendamt, ich hab's auch nicht rausgekriegt, also zumindest ich hab's nicht rausgekriegt. Ja, und halt, da ist was ganz Krummes gelaufen auf jeden Fall. Ja, Moment, da muss ja schon eine schwerwiegende Beschuldigung vorliegen, dass du nur unter Aufsicht... Ja, der Schwiegervater bezichtigt mich so ein paar Sachen, was gar nicht stimmt erstmal. Welche Sachen denn? Ja, ich würde erstmal Drogen nehmen. Da habe ich noch nie was mit zu tun gehabt. Wir hatten einen Student, ist bei uns eingezogen. Ja. So muss ich dazu sagen. Also ich mit ihr und mit meiner kleinen Tochter, wir sind zusammen in ein Ärztehaus gezogen. Mhm. Um drüber waren Wohnungen frei, mehrere. Mhm. Neben mir hat ein Student gewohnt, war Sportstudent. Der war fleißig, wo am Kiffen war wohl. Mhm. So, das war mein Nachbar. Oben drüber die Wohnung, die komplette Etage, um drüber uns, die war leer gewesen. Mhm. Dann haben die Schwiegereltern sich gedacht, warum kaufen wir uns die Wohnung nicht? Und die Wohnung, die wir uns drunter, also wo wir drunter gewohnt haben, die Wohnung, die gehörte uns. Die hatten wir uns gekauft gehabt. Mhm, das war also Eigentum eigentlich gewesen. So gesehen alles. Ja, das ging dann ein Jahr gut, 2 Jahre gut, 3 Jahre gut. Und da waren sie auf einmal nur noch am Rumhacken auf mich nur noch gewesen. Ja. Wir waren jetzt gerade noch bei den Drogen, ne? Ja, genau. Also nur, du sagst, dass ein Nachbar in diesem Haus hat gekifft. Ja, hat gekifft. Du aber nie. Nein, ich habe damit nie was zu tun gehabt. Das war ja gerade das Schlimme dran. Welche Beschuldigung spricht der Schwiegervater noch aus? Ja, ich würde halt eine Erziehung halt und wie ich das behaupte, alles handhalte. Wie? Was? Habe ich nicht verstanden? Erziehung von meinem Kind. Ich sage, ey, das Kind ist klein, was soll ich das Kind schon erziehen? Nein, der muss ja konkrete... Das Kind muss spielen können, das muss mal seine Entwicklung erstmal freien Lauf lassen. Aber du musst doch für dich, man muss dir doch begründet haben, das ist doch schon eine krasse Maßnahme, dass du dein Kind nur unter Aufsicht siehst. Ausschließlich ja, wegen des ausschließlich. Der war ein Vorfall halt. Ich habe den Schwiegervater halt, wie gesagt, am Kragen gehabt. Nee, hast du noch nicht gesagt. Ja, leider so dazu. Und da ist ein Gefecht nach dem anderen gekommen und. Gab es Gewalttätigkeiten zwischen, so richtige Gewalttätigkeiten zwischen? Nein, geboxt halt nicht so. Wie gesagt, nur am Kragen nur gehabt halt. Das war höchste Gefühle halt, weil ich habe ja nur Respekt noch gegen ältere Leute auch. Mhm. Also generell Respekt gegen. Leute. Okay, das ist jetzt eine Sache zwischen dir und dem Schwiegervater. Wie begründet das Jugendamt das denn, dass du das Kind nur unter Aufsicht sehen darfst? Ja, also das ist dann vor Gericht angegangen erstmal, das ganze Spielchen. Und ja, der Rechtsanwalt, also mein Rechtsanwalt, das war halt so ein, ja, nicht der bestbezahlte, also nicht der beste Rechtsanwalt halt, nur, ne, denn halt, Notverteidiger, den ich da gekriegt habe, das für ein Apfel und ein Ei auf Deutsch gesagt, jetzt so. Ja. Den ich nicht mehr gerade mal leisten konnte. Ja. Und der hat nichts gemacht. Ist mal vor Gericht ein bisschen ausgeflippt. Du bist ausgeflippt? Ja, was heißt, ich bin mal ein bisschen lauter halt geworden halt. Im Gerichtssaal? Ja, klar, vom Familienrichter. Was natürlich auch nicht gerade sehr schlau ist. So, ist gar nicht schlau. Das hat auch nicht der Rechtsanwalt Schuld, sondern du. Ich selber, ich weiß, im Nachhinein. Aber dann wollten sie einen Drogentest und alles, habe ich ja gemacht, Aggressionstraining und was sie von mir wollten, habe ich alles gemacht vom Gericht aus. Also du hast Anti-Aggressionstraining gemacht? Ja, klar. Also weil den Richtern erschienst du aggressiv? Ja, angeblich. Also ich fand's lächerlich. Also hast du Alkoholprobleme? Nein, gar keine. Ich trinke nicht. Wie gesagt, mein einziger Laster ist halt die Zigaretten halt. Ja. Was machst du vom Beruf? Ich bin vom Beruf Gerüstbauer. Ah ja. Und hast auch einen Job im Moment? Ja, klar. Ich zahle auch immer schön brav jeden Monat. Ja. Mein Unterhalt. So, jetzt sagt deine Ex-Partnerin, die will dich zurückhaben. Ja, genau. Aber ich will sie nicht mehr zurückhaben. Weil ich hab hier eine Chance gehabt am Anfang. Nochmal. Aber im Nachhinein hat sich wohl genauso schlau sich rausgestellt, also genau die gleiche Scheiße. Das heißt, wenn das Kind nicht auf der Welt wäre, wäre die Sache sonnenklar, du wärst über alle Berge und würdest die Frau nie wieder sehen wollen. So sieht's aus. So bist du zwangsläufig an sie gebunden durch das Kind. So sieht's aus. Und ich sag mal so ganz ehrlich, unser Staat, also wir als Richter, als Kerle, ganz ehrlich, ich sag so wie es ist, also was ich auch denke, das sage ich auch jetzt mal so jetzt. Wir als Kerle haben so gut wie keine Rechte. Also in der Tat ist das in dieser Thematik sehr schwierig und manch ein Mann wird da geknebelt. Da hast du wirklich recht. Ich kann es in deinem Fall nicht beurteilen, aber so generell stimmt das schon. Ist das denn jetzt eine Lösung in dicken Anführungszeichen auf Dauer mit diesen 4 Stunden einmal im Monat? Eigentlich nicht. Hat man das jetzt so veranlasst? Für die nächste Zeit oder nur für ein Jahr oder wie? Nee, das ist begrenzt bis auf 2 Jahre erst das ganze Spielchen nehmen. Auf 2 Jahre. Und dann wird neu entschieden. Dann wird nochmal neu entschieden, das ist ja gerade das. Aber das ist natürlich eine ganz wichtige Zeit für dein Kind. Das wächst jetzt auf, wenn das Kind 2 Jahre lang dich so wenig nur sieht, ist das natürlich. Auf Deutsch gesagt, wenn sie in die Schule geht, so ich krieg die Schule noch nicht mal mit. Den Kindergarten krieg ich jetzt noch nicht mal mit. Die geht in den Kindergarten. Ich hab's das erste Mal. Durch Zufall war ich mit meiner Mama, weil ich bei ihr in der Ecke war mit meiner Mama, habe ich meine Tochter das erste Mal im Kindergarten gesehen. Also besteht denn die Möglichkeit, das nochmal vor Gericht aufzurollen, jetzt bald vielleicht? Ja, das sind noch 6 Monate noch hin, noch knappe. Dann sind die 2 Jahre rum. Ach so, dann sind die schon rum. Die ja, sind noch 6 Monate hin, dann ist das schon Feierabend. 6 Monate oder 6 Wochen? Ne, 6 Monate noch. 6 Monate. Dann geht das wieder vor Gericht. Ah, ja. Dann sind die 2 Jahre fast rum. Gut, dann ist das natürlich jetzt eine ganz wichtige Zeit für dich, dass du die absolut, dass du eine weiße Weste hast. Ja, klar, ich habe keine Vorstrafe, nichts, ich lasse noch nichts zu Schulden kommen. Gibt es dann wieder eine Gerichtsverhandlung? Ja, wird es auch wieder gehen. Ja, dann weiß ich ja, wer da nicht laut wird, ne, im Gericht. Nee, diesmal ganz leise und nur zuhören und. Und hoffentlich mit einem guten Rechtsbeistand. Ja, diesmal habe ich auch einen vernünftigen auch genommen. So, dann, das klingt doch zumindest ein bisschen hoffnungsvoll, Dennis. Ja, Hoffnung ja, aber. Ich meine, du bist natürlich sauer und gekränkt, das kann ich auch verstehen. Aber ich sag mal, sauer bin ich noch nicht mal mehr. Darum noch nicht mal. Ich bin nur einfach nur enttäuscht. Klar, okay, aber jetzt muss man nach vorne gucken. Ich bin von dieser Person enttäuscht, dass du mir sowas grauenhaft. Also hakt die Person ab, soweit es irgend möglich ist, und konzentriere deine ganze Kraft darauf, dass das in 6 Monaten ordentlich gelöst wird, was dein Kind anbelangt. Ja. So, und dafür wünsche ich dir viel Glück und wirklich alles Gute, dass du demnächst dein Kind oft sehen kannst und das Kind eine Beziehung zu dem Papa aufbauen ja, kann. Ja, aber das ist ja gerade das Schwierige daran, da sind ja die Schwiegereltern wieder dazwischen. Sie will ja nicht, Domian, ich hab's ja versucht so, dass die Wohnung verkauft. Pass mal auf, das ist ein bisschen kompliziert, jetzt glaube ich, das auseinander zu pflücken. Ich möchte dir vorschlagen, dass wir dich gleich nochmal anrufen, dann haben wir ein bisschen mehr Zeit im Hintergrund. Einverstanden? Mhm. Gerne, sofort. Sehr gerne, Dennis. Dann legst du auf und wir melden uns gleich nochmal. Okay, danke. Tschüss. Ciao. Und hier ist die Kerstin. Und Kerstin ist 49. Guten Morgen. Morgen, Domian. Hallo, Kerstin. Und was geht's bei dir? Ja, wir haben nicht die Zeit, ich weiß. Ja. ich versuche es in 3 Sätze zu fassen. Also, ich bin seit 3 Monaten Witwe. Ja. Und wir haben auch schon mal telefoniert, kurz nachdem mein Mann gestorben ist. Und na, ich habe jetzt jemanden kennengelernt und ich weiß nicht, ob das so alles in Ordnung ist. Mhm. Wann hast du den Mann kennengelernt? Ja, eigentlich schon vor 2 Monaten. Ja. Und also direkt nach dem Tod deines Mannes? Naja, so ein paar Wochen später, ja. Und wo und wie hast du ihn kennengelernt? Auf Arbeit. Auf der Arbeit? Mhm. Und hast dich in ihn verliebt? Ja. Ja. Ja. Und er sich in dich auch? Ja. Ja. Hast du ein schlechtes Gewissen? Ich weiß nicht, ob das alles so richtig ist. Wie lange warst du mit deinem Mann verheiratet? Wir waren nur 2 Monate verheiratet. Wir haben erst geheiratet, als er schwer krank war. Mhm. Du hast Wir waren 6 Jahre zusammen. Ja. Du hast deinen Partner, deinen Mann, sehr geliebt. Mhm. Ja. Ja. Mhm. Ich meine, es ist natürlich jetzt, wenn man es im ersten Moment hört, schon ungewöhnlich, dass du quasi sofort dich in einen anderen Mann verliebt hast. Also genau. Da ist ja fast gar keine Zwischen, ja, vielleicht 2 Wochen sind dazwischen gewesen. Mhm. Kann das auch sein, dass das so ein Verliebtsein ist, um die Trauer zu bewältigen? Ja, ich weiß ja nicht. Ich bin eigentlich schon vernünftig genug. Also es ist ja nicht nur die Trauer, es ist ja auch die ganze Zeit davor. Also es war, bevor er gestorben ist, schon eine sehr, sehr schlimme Zeit. Weil er so schwer krank war und so gelitten hat und du das alles mitgemacht hast. Genau, bis zur letzten Minute. Ja. Mhm. Ich bin da immer sehr vorsichtig, dazu zu urteilen. Ich glaube, man darf da nicht urteilen. Das darf man nicht. Als Außenstehender, auch wenn das nicht gesellschaftskonform ist, dass man sich dann gleich in einen neuen Mann verliebt, aber das ist ein so komplizierter und intimer Vorgang. Ist dein Gefühl denn für diesen Mann wirklich tief und echt? Ja, ich denke schon. Fühlst du aber dich? Es gibt da natürlich ein Riesenproblem. Nämlich? Weil der Mann auch an Krebs erkrankt ist. Oh. Und dein Partner war auch an Krebs erkrankt? Nein. Hm. Ist dieser Mann alleine? Nein. Der hat auch noch eine Frau? Nein. Mensch, Kerstin. Geht's noch, ja, eine, Nummer, geht's noch eine Nummer komplizierter? Nein. Also das kriegen wir jetzt natürlich nicht, das kriegen wir jetzt nicht auseinander. Aber wir werden dich jetzt auch gleich nochmal anrufen. Ja. Das ist in oder der Tat. Wir telefonieren nochmal später. Oder so, wir entscheiden das gleich mal im Hintergrund. Ja, auf jeden Fall melden wir uns gleich, Kerstin. Ja. Alles Gute bis dahin. Tschüss. Ja, ciao. So, meine Lieben, das war unsere Montagsausgabe. Tobias Linke war in der Technik und morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen, morgen mit einer freien Themennacht. Wie immer dienstags, Mittwoch heißt unser Thema Falle Internet. Könnt ihr euch schon mal merken, wer da gerne mitmachen möchte, gerne mailen, domian@wdr.de. Jetzt wünsche ich euch eine schöne Nacht, eine gute Nacht. Bis dahin, ciao.